Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 39, 2011. Das Jahr nähert sich unbekümmert dem Ende und niemand kann es aufhalten. Ja, es ist echt schlimm, wie die Zeit vergeht. Ich finde gerade, es ist schon wieder Anfang, es ist immer noch Anfang des Jahres, ja, und das Ganze hier hat überhaupt gar nicht stattgefunden, ja, es ist unglaublich. nichtsdestotrotz passiert jede Woche jede Menge und da kann man dann schon wieder das Zeitgefühl gewinnen, wenn man so die, wie sich alles entwickelt hat in den letzten Wochen, Monaten, ja, auf dem, Elektronikmarkt, im Tech-Bereich, ja, Internet, Web und so weiter. Da ist schon einiges im Gange gewesen die letzten Monate. Und eins, was sich so richtig wie so ein roter Faden, ja, durch das Jahr gezogen hat, war der Wahnsinn in den Klagen. Ja, jeder verklagt jeden. Kaum eine Wochensicht, in der ich nicht darüber sprechen muss, fast schon, ja, weil es eben so präsent ist überall. Und da war zum Beispiel jetzt wieder was zu lesen letzte Woche. Samsung und Verizon haben sich quasi, ich möchte sagen, zusammengetan und wenden sich jetzt gegen Apple. Bei Samsung wissen wir das ja, die haben schon den Druck erhöht und haben auch gedroht, also das, was wir ja auch schon gesagt haben, was eigentlich schon undenkbar war, aber dann doch eben passiert ist, manchmal hasse ich es doch schon recht zu haben. Samsung macht jetzt also Schluss mit lustig und droht Apple direkt damit und wollen das wohl auch durchsetzen, dass also Apple auch keine Patente mehr nutzen darf, die von Samsung kommen. Und das wäre natürlich ein herber Schlag gegen Apple. Daraufhin hat Apple angekündigt, wohl die RAM-Produktion bzw. der RAM-Einkauf für die Apple-Produkte bei Samsung einzuschränken und auch von anderen Anbietern dann eben RAM-Bausteine zu kaufen. Samsung reagierte daraufhin dann ziemlich hart hat gesagt, so jetzt wird man das nicht mehr tolerieren, dass Apple quasi so, um das mal direkt zu übersetzen, ja, so Freifahrten bekommt auf den Samsung-Patenten. Und Samsung hat auch jetzt ja letzte Woche schon in Korea klar gemacht, dass sie sofort bei Erscheinen des iPhone 5 dagegen vorgehen wollen und das den Verkauf stoppen wollen. Genau dasselbe wollen sie jetzt offenbar auch in Europa tun. Sobald also das iPhone 5 in Europa auf den Markt kommt, wird Samsung wohl einen Verkaufsstopp fordern wegen Verletzung von Samsung-Patenten. Das ist auch wohl tatsächlich der Fall, denn Samsung hat etliche Patente sich schon gesichert, lange bevor überhaupt Apple in den Telefonbereich eingestiegen ist. Damit aber jetzt nicht genug. Apple hat jetzt angekündigt, oder was heißt Apple hat nicht angekündigt, sondern einige Zulieferer von Apple haben wiederum gesagt, dass Apple den Einkauf, ja, beziehungsweise die Produktion, die Auftragsproduktion von Bauteilen für das kommende iPad heruntergefahren hat, ja, und Aufträge storniert hat. Denn offenbar, und das ist jetzt meine Vermutung, ja, mal sehen, ob ich damit wieder richtig liege, dass Samsung wohl jetzt auch damit droht, nicht mehr alle Bauteile an Apple zu liefern, so dass die wohl Schwierigkeiten haben werden, das iPhone und das iPad zu produzieren. Denn Samsung liefert wichtige Bauteile für iPhone und iPad. Und bisher war das Ganze natürlich undenkbar, ja, weil Samsung möchte sich ja nicht das eigene Geschäft kaputt machen. Die verdienen Milliarden mit dieser Lieferung, mit diesen Lieferungen an Apple. Aber offenbar Samsung hat jetzt wirklich ja die Schnauze voll und machen jetzt deutlich, dass sie eher auf ihre Einnahmen verzichten werden, als sich erpressen zu lassen von Apple. Und damit immer noch nicht genug. Verizon hat sich in den USA gegen Apple gewendet und ausdrücklich verlangt von der US, ja, wie nennt man das dort? Egal, also von der US, jetzt Jurisdiktion, genau, die für das Entscheiden von dem Ganzen, ob jetzt Samsung-Produkte, also Android-Produkte von Samsung, hier einen Verkaufsstopp auferlegt bekommen oder nicht. Verizon hat sich da also deutlich dafür ausgesprochen, dass dies nicht der Fall sein wird und hat quasi schon verlangt von den US-Gerichten, dass sie die Klage Apples abweisen sollen. Das ist allerdings ein Schritt, der selbst mich überrascht hat, denn Verizon hat ja erst kürzlich das iPhone auch in sein Produktportfolio aufgenommen. Vorher war es ja AT&T exklusiv in den USA und seit einiger Zeit eben auch Verizon. Und das deutet darauf hin, dass eben Verizon Android eine höhere Priorität einräumt als dem iPhone. Ich kann es verstehen, klar, weil sie haben eine Pflicht gegenüber ihren Aktionären, ihren Beteiligungen und die sehen halt, dass langfristig das Geld mit Android-Produkten fließt. Ja, vor allem sind da offenbar auch die Gewinnspannen für die Netzbetreiber größer als bei den Apple-Produkten. So, und das ist also wirklich ein herber Schlag gegen Apple und auch das mag damit reingeschlagen haben, dass Apple eben die Produktion von Bauteilen bzw. Bestellung von Bauteilen für das kommende iPad zurückgefahren hat. Also scheint Apple momentan tatsächlich ich möchte fast sagen, angeschlagen zu sein, noch nicht angezählt, aber angeschlagen zu sein. Wie man immer schon schön sagt, ja, viele Jäger sind des Hasen tot. Und Apple hat sich mit sehr vielen Jägern angelegt und ich glaube, das war im Endeffekt nicht sehr gut, hier die Patent-Trollkarte zu ziehen. Und Apple hat sich da wohl selbst hereingelegt. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Klar, ich werde daran dranbleiben, auch wenn mich ehrlich gesagt Apple jetzt nicht mehr ganz so stark interessiert, aber es ist auf jeden Fall ja wichtig, zu sehen, was da auf dem Markt losgeht, weil es betrifft ja nicht nur Apple, sondern es betrifft auch viele andere Produkte, die eben auf dem Markt sind. Ja, also Amazon, um jetzt von dem Thema endlich mal wegzukommen, ja, ich habe da schon so viel drüber gesprochen und ich glaube, 10 Minuten jetzt darüber zu reden, ist lange genug. Amazon startet den E-Book-Verleih in den USA. Auch das hatten wir ja schon angekündigt, dass so ausgesehen hat, als ob Amazon wohl da was vorbereitet, sowas wie Netflix für Bücher. Und was daraus geworden ist, ist tatsächlich so, dass auf einen Schlag Amazon in 11.000 öffentlichen Büchereien den E-Book-Verleih in den USA gestartet hat. Da sollten sich unsere Büchereien doch mal eine Scheibe davon abschneiden, wie langsam und behäbig das bei uns hier geht. Hier unsere Bibliotheken haben jetzt auch mit dem E-Book-Verleih angefangen, natürlich mit dem EPUB-Format, was auch gar nicht verkehrt ist, aber eben mit wenigen Titeln, mit ganz wenigen Titeln und es ist einfach nicht gelungen bei uns, die Verlage dazu zu bringen, hier einzustimmen. Und da sieht man, dass auch bei uns hier sowas wie Amazon fehlt, ja, und die Verlage bei uns einfach noch machen, was sie wollen, ja, gegen die Interessen der Kunden agieren. Und in den USA ist halt Amazon so groß, dass die auch mal solche Interessen durchboxen können. Natürlich sind das nicht nur reine jetzt Kundeninteressen, für die Amazon kämpft. Ja, Amazon kämpft nicht für die User. Ja. Nein, Amazon kämpft für sich, aber glücklicherweise liegt das im Interesse der Benutzer. Und da kann man dann wie so oft zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und wow, das ist mal was. So sollte das auch bei uns funktionieren. Aber bei uns ist halt alles, sage ich mal, zersplittert. Und bei uns ja, bestimmen eher ein paar Offline, ja, Buchketten, wo es lang geht, und die haben natürlich auch nicht so viel Interesse an E-Books, auch wenn jetzt zum Beispiel Thalia ja mit dem Oyo gestartet ist, dennoch wollen die natürlich ihre Bücher verkaufen, nicht verleihen. Die wollen nicht, dass die Bibliotheken ihre Bücher verleihen. Deswegen kann man damit auch nicht großartig was anfangen. Man bräuchte einen unabhängigen Anbieter von E-Books, der eben groß genug ist. Amazon bietet ja auch bei uns das an, nur haben die bei uns lange nicht diese Marktmacht wie in den USA. Von daher können natürlich bei uns ganz locker die Verlage sagen, na gut, dann liefern wir eben nicht mehr an Amazon, dann dürfen die eben unsere Bücher nicht mehr verkaufen, so geschweige denn verleihen, und damit hat sich die Sache. Also und damit werden natürlich auch bei uns die Leute ausgebotet. Ich meine, ganz klar ist, viele Bücher werden eben geliehen, ja, und nicht gekauft. Das war schon immer so, deswegen gibt es auch Büchereien, ja. Und das wird auch in der elektronischen Version so sein, dass die Leute nicht alle hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt das Buch für 20 Euro, ja, das gibt's nicht, sondern die gehen dann hin und sagen, ja, ich leih mir das Buch, und wenn es das nicht gibt, in der elektronischen Version, ja, dann gehen die eben im Informationszeitalter eben nicht mehr hin und suchen das Buch dann offline in der Bibliothek, ja, vielleicht jetzt noch bei uns, ja, aber in absehbarer Zukunft eben nicht mehr, sondern die gehen dann irgendwo hin ins Internet, ja, geben das ein, und wenn es dann eben nicht zu leihen gibt, ja, dann, ne, ihr wisst schon, wohin das führt, ja. So ist es, das ist die Realität, das müssen eben die Firmen noch begreifen, besser Leihgebühren, Lizenzgebühren von eben zum Beispiel Bibliotheken verlangen, vernünftige Forderungen allerdings, ja, keine Forderungen, die eh nicht erfüllt werden können, weil die Geldsucht, die Geldgier zu groß ist, so geht es halt mal nicht, ja. Besser also die Einnahmen für den Verleih der Bücher einnehmen, als gar nichts einnehmen, so sieht es aus, ja. Das müssen die Buchverlage jetzt kapieren, und ich glaube, die werden es erst dann kapieren, wenn es so weit kommt, wie eben in der Musikbranche. Aber bis dahin wird es noch einen harter Kampf geben, denke ich. Ja, und hier, was auch interessant ist, weil wir gerade von Verlagerungen sprechen, ja, Social Gaming gegen Konsolen und PC Gaming, man glaubt es kaum. Jeder, der so eine Social Gaming-Geschichte mal probiert hat, zum Beispiel Facebook oder Google+, ach, Google Plus, da komme ich auch noch dazu. Hey. Ja, da wird sehen, dass die Spiele sehr schön sind, aber qualitativ natürlich überhaupt gar nicht mit Konsolen oder PC-Spielen zusammen, also irgendwie gegenhalten können. Aber das tut die Leute nicht davon abschrecken oder abhalten, eben Social Gaming als das Spiele-Erlebnis zu genießen und eben auf den Kauf von Konsolen und PC-Spielen verzichten. Denn das hat jetzt eine Studie ergeben, dass eben Social Gamer wesentlich weniger Geld ausgeben für Konsolen und PC-Spielen als eben die Leute, die das nicht tun und nur Konsolen und PC-Spielen haben. Klar, warum ist das so? Weil die Zeit, ja, dann auch nicht mehr vorhanden ist. Gut, kostenlose Spiele möchte ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, ja, weil eben dieses in dem Social Gaming Bereich nur bedingt kostenlos ist. Ja, man kann kostenlos spielen, ja, tatsächlich, ich habe City Wheel gespielt und habe noch nichts dafür ausgegeben und bin schon bei Level 68, ja, sehr schön, und genauso wie bei vielen anderen Spielen, The Sims Online habe ich ja schon drüber gesprochen hier. Übrigens ist jetzt ein neues Zynga-Spiel gestartet, das sehr, sehr toll ist. Adventure World nennt sich das. Also es fasziniert mich total. Die haben auch eine Indiana Jones-Lizenz bekommen, tatsächlich. Faszinierend, und das macht riesen Spaß. Und das sieht man aber halt dann auch, wie einem das dann verlagert. Ja. Aber ich mache wesentlich weniger Konsolenspielen als eben früher, weil das eben viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ich bin mittlerweile pro Tag, ja, 3 bis 4 Stunden wohl beschäftigt mit CityWheel, The Sims und Adventure World. Ich muss es nur einschränken, ja, das geht nicht so weiter, das ist ganz klar. Das ist einfach zu viel unnütze Spielereien, ja. Aber das zeigt trotzdem, dass es eben sehr zeitraubend ist, auch wenn man die Zeit viel besser einteilen kann als bei Konsolen und PC-Spielen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum eben Social Gaming so beliebt ist. Und man hat natürlich auch noch das Gefühl, echte Bekannte oder virtuelle Bekannte, Freunde aus dem Internet zu haben, die da mit zusammenspielen. Das ist auch eine tolle Sache. Während man bei den klassischen Spielen mehr alleine daheim rumsitzt, ja, hat man hier das Gefühl, man ist auf der ganzen Welt zugange und spielt eben diese Spiele mit seinen Bekannten, und das pflegt auch die Bekanntschaften, ja. Definitiv. Ja. Also es ist schon eine schöne Sache. Für viele Hardcore-Gamer werden Social Games nur Kopfschütteln erzeugen. Ja. Es ist auch irgendwo nicht damit zu vergleichen, aber man darf es eben trotzdem nicht unterschätzen, dass die auch quasi potenzielle Spieler von den Konsolenspielen und PC-Spielen wegziehen und dann eben binden daran. Ja. Genau. Ja, und Google Plus hat ja auch vor kurzem Games gestartet. Ist nach einem großen Aufschrei doch fast schon wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten bei Google Plus, vielleicht weil auch die großen Titel eben fehlen, wie solche Sachen wie CityWheel. Ja. Und selbst wenn die jetzt starten würden auf Google Plus, die Freunde von Facebook, die dann eben schon spielen, beziehungsweise die Stadt, die man in Facebook aufgebaut hat, die kann man wohl nur, ja, oder die kann man sehr unwahrscheinlich dann rüberziehen auf Google Plus, zumal da auch noch Verträge laufen mit Facebook. Also so einfach ist es nicht. Man sieht also, es ist gar nicht so einfach. Aber Google Plus hat nämlich auch noch andere Qualitäten, und Google Plus ist jetzt tatsächlich letzte Woche offiziell gestartet. Genau, vorher war das ja nur so eine ja, Beta-Version. Gut, Beta-Version ist es immer noch. Also, aber eine geschlossene Beta war das vorher. Konnte man nur also auf Einladung reinkommen. Jetzt kann jeder sich bei Google Plus anmelden. Jeder, der will, ohne Einladung. Und ja, die Medien haben mal wieder geschrieben, was heißt Medien, ja, so ein paar Anti-Google-Seiten haben halt mal wieder geschrieben, diese Geisterstadt Google Plus, und ach, sind die Lügen gestraft worden. Also erstmal weiß ich nicht, was die Autoren oder wo die Autoren überhaupt diese Ideen her haben mit Geisterstadt. Ja. Also bei mir ist auf dem Google Plus Feed so viel los, dass ich schon die Krise krieg. Ja. Vielleicht haben diese Redakteure die falschen Freunde bei Google Plus gecircelt, ja, also in ihren Kreisen hinzugefügt. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Oder die haben überhaupt keinen Google Plus Account und gucken sich das irgendwo anders an, ja, mit 5 Leuten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es geht rund ohne Ende, schon vor dem offiziellen Start. Also da ging es ab. Ich habe ja schon öfters berichtet darüber. 30 Millionen Leute waren ruckzuck auf Google Plus, und das in einer geschlossenen Beta-Phase. So, und jetzt ist es öffentlich zugänglich, und boah, jetzt geht's erst richtig los, ja. Bei den Leuten spielt der Feed verrückt, weil so viele Leute neu dazukommen. Ja, also letzte Woche habe ich fast 1000 neue Follower bekommen. Also das ist schon der Wahnsinn. Ja, also ich bin jetzt momentan bei über 2000 Followern, und da sieht man schon, wie schnell das geht. Und Ja, sagen wir mal so, also das ist natürlich lächerlich im Vergleich dazu, was die großen, so bekannteren Leute im Internet dann da drauf haben. Ich glaube, es gibt da welche mit über 500.000 Followern schon und noch mehr, klar. Interessant, dass Mark Zuckerberg immer noch einer der Leute ist, die weiter oben sind auf der Google Plus Rankingliste, ja. Ja, und bei diesem offiziellen Start gab es noch ein paar Neuerungen, zum Beispiel Hangouts, ja, gehen jetzt auch vom Mobiltelefon aus. Auch das ist eine fantastische Sache. Richtig schön. Und Screensharing kann man machen, man kann mit einem Sketchpad arbeiten, ja, Google Docs Dokumente kann man einblenden in Hangout und so weiter und so weiter. Da geht es also auch hier wieder richtig rund. Und das, was auch lange gefordert wurde, ja, keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat, aber vielleicht wollen sie es richtig machen. Die Suchfunktion, tatsächlich die Google-Suche jetzt integriert in Google Plus, und es sieht so aus, als ob das eine gute Arbeit war, was die da gemacht haben. Ja, man kann tatsächlich Informationen suchen, aber eine riesen Bitte, ein großer Aufruf an die Community: benutzt auch bei Google Plus die Hashtags. Benutzt die Hashtags. Ja, es ist viel einfacher zu suchen, man kriegt genaueres Suchen, ja, wenn man über einen Hashtag suchen kann. Hashtags sind einfach die genialste Erfindung, seit es das Internet gibt überhaupt, weil das macht es das explizite Suchen nach etwas, ja, viel, viel einfacher. Und ich hoffe, dass viele Leute die Hashtags benutzen in Google Plus, damit das auch hier sich ein bisschen durchsetzt. Ich weiß, es sieht vielleicht nicht ganz so schön aus, aber das hilft wirklich wahnsinnig viel, gezielt Informationen zu suchen. Und wenn man ein Thema hat und das eben auch entsprechend den Leuten nahebringen will, dann sollte man das mit Hashtags versehen. Das bietet dann schon einige Vorteile bei der Suche. Ja, und so geht eben die Story von Google Plus jetzt eigentlich erst los. Ja. Weil vorher, das war ja alles inoffiziell. Jetzt geht's richtig los. Und ja, was sagen jetzt die Leute dazu? Wird sich Google Plus durchsetzen? Ja, werden sie untergehen? Ich frage mich jetzt immer, was das eigentlich bedeuten soll. Wird sich Google Plus durchsetzen? Wird sich etwas durchsetzen? Was bedeutet das? Soll das bedeuten, man macht die Konkurrenz kaputt? Hat sich erst dann etwas durchgesetzt, wenn alles andere kaputt ist? Also ich glaube nicht. Ja, ich finde, durchsetzen gibt es auf vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Ich habe schon gesagt, also Facebook, auch wenn ich es jetzt nicht besonders mag, ja, aber man muss eben eingestehen, ich habe es schon mal gesagt, dass Facebook eine große Sache ist, dass dort die Bekannten sind und dass es unwahrscheinlich schwer ist, Bekannte, die eben nicht immer das Neueste im Internet nutzen wollen, ja, klar zu machen, warum sie jetzt auf Google Plus wechseln sollen, was für Vorteile es da gibt. Ja. Es mag vielleicht sein, dass man einige rüberziehen kann, ja, vor allem technikbasierte Leute, klar, die werden einfacher dafür zugänglich sein, aber viele Bekannte haben einfach kein Interesse und auch keine Zeit für jetzt zwei Social Networks zu ziehen, ja, oder zu nutzen. Ja. Das ist ja auch immer ein Problem. Und ich denke, es gäbe eine Möglichkeit für eine friedliche Koexistenz von Google Plus und Facebook. Warum denn nicht? Ja. Warum sollte ein System als in Anführungszeichen tot bezeichnet werden, wenn jetzt nicht alle bei diesem System sind? Ja. Es ist ja auch die Frage, will man das überhaupt? Will man zwei Facebooks haben? Nö. Ja. Deswegen ist es doch nicht schlimm, wenn auf der einen Seite vielleicht weniger Leute sind. Egal, ob das jetzt langfristig, kurzfristig, mittelfristig Facebook sein wird oder Google Plus. Ja. Ich meine, wenn Google Plus, jetzt sage ich mal, Facebook in 3, 4 Jahren komplett verdrängt hätte, ja, dann würden sich wahrscheinlich die, sage ich mal, ich möchte jetzt ja niemand diskreditieren, dann würden wahrscheinlich die wertvolleren Benutzer, ja, nicht mehr auf Google Plus sein, sondern auf Facebook. Ja, weil die eben dann ja weniger Interesse haben, zum Beispiel an dem Lippenstift von XYZ, ja, oder wild gewordenen Teenies, ja, die dann Panik kriegen, wenn wenn da Follow gedrückt wird, ja, oder total ausrasten, weil der Ex-Freund eine Nachricht geschrieben hat, ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, das Mainstream ist manchmal das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass sich viele Leute, die jetzt bei Google Plus sehr aktiv sind, wünschen, dass es niemals dazu kommt, dass Google Plus ein zweites Facebook wird. Ja. Weil die nämlich die Schnauze voll haben von Facebook und deswegen bei Google Plus sind. Wenn es aber Google Plus sind und Facebook wird, ja, dann werden diese Leute vielleicht auf Facebook gehen oder auf eine von den anderen kleinen Plattformen. Ja. Es gibt immer noch Identica. Es gibt immer noch Diaspora, wo dann die Geeks und Freaks, ohne das abwerten zu meinen übrigens, ja, sich hinverziehen können und dort kommunizieren. Aber ich würde sagen, es muss so ein Mittelding geben. Ja. Und Google Plus bietet eine unwahrscheinlich gute Chance, dass es sich durchsetzt auf einem gewissen Level, aber dann eben nicht diesen Mainstream komplett übernimmt. Ja. Das wär doch schön. Ja. Das wäre doch wirklich schön. Ich krieg das jetzt noch hin. Ich habe geschrieben in meinem Posting, ein Social Network ist kaputt, wenn die Großmutter sich angemeldet hat. Ja. Ein Social Network ist auch kaputt, wenn sich die Großmutter nicht anmelden kann, weil es zu kompliziert ist. Dann ist es auch kaputt. Aber ein Social Network ist genau richtig, ja. Wenn sich die Großmutter anmelden könnte, es aber nicht tut, weil ich sage, nee, bei diesen vielen Internetmenschen da, mit denen möchte ich nichts zu tun haben, dann ist es perfekt. Also perfekt ist so eine Geschichte im Kinoverband. Da findet auch was nicht perfekt, nämlich die Digitalisierung, die voranschreitet in den Kinosälen. Aber bevor ihr jetzt an die Decke geht und sagt, wir halten den Fortschritt auf oder ja, richtig gegen den Kommerz, ja, langsam, langsam, langsam. Es geht nicht darum, sondern es geht einfach nur darum, dass die Gewinne maximiert werden sollen von den Kinos. Und deswegen hat der Kinoverband auch gesagt, der Stopp der Digitalisierung der Filmsäle, weil nämlich quasi die Ausgaben der Filmverleiher ja sehr, sehr stark sinken durch die digitalisierte Verbreitung, zum Beispiel über Satellit oder über herkömmliche digitale Speichermedien, die per Sonderkurier zugestellt werden. Vorher waren es eben ja, Filmrollen eben, die unter großem Aufwand verschifft und zugestellt wurden. Und das geht jetzt alles viel, viel einfacher. Keine Spezialmedien werden mehr benötigt. Also haben die Filmverleiher unwahrscheinlich viel Geld, das sie einsparen. Aber da will der Kinoverband dann eben auch ein Stück davon haben. Ja? Beziehungsweise zumindest Unterstützung dann von dem Filmverband. Denn die müssen die Umstellung ihrer Filmsäle größtenteils alleine zahlen. Und das ist das eben, was der Kinoverband nicht mehr akzeptieren will. Die wollen haben, dass sich die Filmfirmen dann auch beteiligen bei der Umstellung von dem analogen auf die digitale Version des Films. Ja, was viele vielleicht noch nicht wissen, in den großen Kinos, wenn ihr einen Film sieht, kommt der Film oft direkt per Satelliten-Livestream auf ein digitales Gerät und wird dann an die Leinwand projiziert. Also nichts mehr mit den Filmrollen, ja, diese romantische Vorstellung. Das wird in den Großraumkinos schon längst nicht mehr gemacht. Nur die kleineren Kinos, muss man sagen, nicht die ganz kleinen, sondern selbst die kleinen Kinos, also die kleineren, die haben Probleme, ich habe heute auch Probleme, die haben Probleme, die Kosten, ja, zu bewältigen, um eben diese Technik zu installieren. Am Schluss bleibt dann im Moment nur noch B-Movies und Programmkinos übrig, ja, wer aktuelle Filme zeigen will, der muss eben schon heutzutage beinahe sicher angeschlossen sein an dieses digitalisierte System. Und der Kinoverband hat das schon irgendwo recht, wenn er sagt, hier zum Schutz von den kleinen Kinos muss eben hier die Filmindustrie auch Zuschüsse gewähren, damit das funktioniert. Aber eins dürft ihr euch nicht vorstellen, was, selbst wenn die durchkommen mit diesem Antrag, ja, was dann passiert, die Kinokarten werden nicht teurer, werden nicht billiger. Ja. Die werden vielleicht teurer. Egal wie. Egal, ob jetzt die Digitalisierung bezahlt wird oder nicht. Und da muss man auch mal sagen, die Kinokarten sind in den letzten Jahren dermaßen nach oben geschossen. Das ist eine Frechheit. Da muss ich auch sagen, ja, danke, durch diesen 3D-Mist wurden die Kinos jetzt gerade noch mal teurer. Nein zu dem 3D-Track, ja, muss ich ganz klar sagen. Und ich werde stinkesauer, wenn Kinos probieren, dann die unrentablen 3D-Versionen zu finanzieren, indem die 2D-Versionen der Filme auch noch teurer werden. So geht's nicht. Ja, 3D ist ein Flop, auch in den Kinos. Oftmals werden jetzt schon gar keine 2D-Vorstellungen von einem Kinofilm mehr gezeigt, vor allem nicht mehr am Anfang, damit die Leute quasi gezwungen werden, in die 3D-Filme zu gehen, und jeder motzt und jeder ist sauer, dass es die 2D-Version nicht gibt zum Angehen, zum Angucken, weil die Leute regelmäßig rauskommen und haben Kopfweh. Bei den anderen Kinos werden dann tatsächlich die 3D-Vorstellungen, die unrentablen, die mit halbvollen Kinosälen samstags stattfinden, dann finanziert durch teurere 2D-Eintrittskarten für die Streifen dort. Frechheit, und tja, die Kinos werden dann auch sehen, woran sie sind. Übrigens ein persönlicher Aufruf: Mensch, nutzt doch einmal auch die kleinen Kinos, ja. Geht nicht immer nur in diese Großraumkinos. Die kleinen Kinos sind auch sehr gemütlich, ja. Haben vielleicht nicht so die Riesenleinwänden, aber es macht doch jede Menge Spaß und man kann mit einem guten Gefühl ins Kino gehen. Denn man weiß, wie lang es noch die kleinen, verträumten, romantischen Kinos geben wird, wenn der Trend weiter anhält und alles nur noch in diese Riesentempel für Filme strömt. Okay, und ja, wir sind dann schon wieder am Ende von der Rios Wochensicht, und es war ja wieder jede Menge Stoff heute. Wobei, ach, das sind ja erst bei 32 Minuten, kann ich noch eine halbe Stunde weitermachen. Ne? Ja, aber es reicht. Und ihr könnt, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Kommentare habt zu den Themen hier in der Sendung, könnt ihr gerne mir schreiben bei Twitter @rio, E-Mail rio@thenetcasts.com. Mehrzahl beachten. Die ganzen Links zur Sendung und zu den Themen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com, und ja, dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen zu den einzelnen Artikeln bzw. zu der Episode. Auch das ist natürlich am allerbesten, wenn ihr das macht. Da freue ich mich immer ganz besonders drauf. Und heute möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, dass dieses Intro- und Outro-Lied, das ist von Bretonica und nennt sich Afterlife, habe ich schon lange erwähnt. Und dieser Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License bei SA. Und ja, den vollen Track kriegt ihr... Schönes, sphärisches Typen hinten. Den Track kriegt ihr bei Yamento.com auch in der vollen Version, wenn es euch gefällt, was ihr da habt. Und damit verabschiede ich mich von euch bis nächste Woche. Bis dahin habe ich vielleicht auch mein Sprachproblem da korrigiert. Keine Ahnung, was das soll. Bis dann. Tschüss.